Lysistrate, 5. Szene, Chor, ein spartanischer Herold, der Ratsherr. Herold. Wo ist der Großrat Hizaten? De Britannen, wo sie sitte? Isot nen Öppissäge. Ratsherr. Bist du ein Mensch, du, oder ein Priab? Herold. Herold bin ich, Herr, bim Donner, ja, wo Sparta, Schumeni, wo wegem Friede. Ratsherr. Was trägst du denn den Spieß da unterm Arm? Herold. I trage nüt bi Gott. Ratsherr. Du drehst dich um? Was ziehst so den Mantel vor? Hast du nen Wolf vom Marsch? Herold. Bim Hell, dem Schäubel fehlt's im Schopf. Ratsherr, du hast ja Stanzen, garstger Kerl. Herold, das ist nit wahr, Herr, läut die dumme Gespäß. Ratsherr, was ist denn das? Herold, gut spartanischer Schrübstock. Ratsherr, auf seinen Phallos deutend, dann hab auch ich nen gut spartanischen Schreibstock. Sieh, Freund, ich weiß schon alles, darum sag mir rund, wie steht's bei euch in Lakedämon? Herold. Ganz aufrecht steit's bi üs, und de Bundesgenosse heiß o wie de Fähl, mehr bruche jetzt belehne. Ratsherr. Wo habt ihr denn das Übel her vom Pan? Herold. Nei, de Lampito. Die ist an allem de Schuld. Die hätt is des Büberfolsch, ich sprach da alles verführt. Drauf heiße de einmütig beschlosse, se welle de Manne nimme drüber la. Ratsherr. Wie geht's euch nun? Herold. Verflucht. Me hümpe schrumm, o bucklig, über de Gas, wie Ampelträger. Sie leun is net emal, hat des Huppigriffe, die Däsche, bis me all eihellig beschließe, es soll wo stund a Friede sü im Land. Ratsherr. Haha, nun seh ich klar, die Weiber haben sich allesamt und überall verschworen. Drum geh und sag, sie sollen schnell hierher Gesandte schicken mit gehöriger Vollmacht. Auch unser Rat wird seine Leute wählen. Ich trag's ihm vor und zeig ihm, wie er steht. Herold. Hesch recht, bi Gott, ich lauf scho, was ich scha. Beide ab. Chorführer. Wild, unbändig wie die Weiber ist kein Tier auf Erden mehr. Unbezwingbar gleich dem Feuer, frecher als das Panthertier. Chorführerin, wenn du solches weißt, warum denn führst du Krieg mit mir, du Narr? Und doch kannst du mich zur treuen Freundin haben, wenn du willst. Chorführer, nein, die Weiber samt und sonders hass ich all mein Leben lang. Chorführerin, wie es dir gefällig, trotzdem bring ich's doch nicht übers Herz, dich so nackt zu sehen. Du bist ja, sieh nur selbst, der Kinderspott. Nun, ich komm zu dir und ziehe mit Verlaub dies Wams dir an. Die Weiber begleiten die Männer. Chorführer, meiner treu, ihr tut nicht übel, hätt euch das nicht zugetraut, denn im hellen Zorn und Ärger hat ich's vorhin abgelegt. Chorführerin, so, nun siehst du wie ein Mann aus, bist nicht mehr der Kinderspott. Hättst du mich nicht so beleidigt, hätt ich auch das Tierchen da lange dir schon weggefangen, das dir überm Auge sitzt. Chorführer, ja, das war's, was mich gezwickt hat. Da, nimm diesen Zauberring, reib das Ding mir raus und lass dann, wenn's heraus ist, mich es sehen, denn mich zwickt's und beißt's, der Henker weiß wie lang, am Auge schon. Chorführerin, Nun, ich tu dir den Gefallen, so bärbeißig du auch bist. Gott, welch Ungetüm von einer Schnake hast du da am Leib! Siehst du hier? Von Trikorytos stammt das Untier sicherlich. Chorführer. Ei, das war doch eine Wohltat, wie ein Brunnenbohrer grub's. Nun, das Ding herausgenommen, läuft ein Tränenstrom herab. Chorführerin, komm, ich wisch dir's ab, obwohl du's nicht verdient, du böser Mann. Ja, ich küss dich. Chorführer, lass das küssen. Chorführerin, magst du wollen oder nicht? Chorführer, ei, so bleibt mir doch vom Leibe, Schmeichelkatzen seid ihr all. Darum sagt auch, und mit Unrecht nicht, ein altes, weises Wort, weder mit noch ohne dieses gottverfluchte Weibervolk. Sei's, wir bieten jetzt euch Frieden, und in Zukunft sollt ihr nie Böses mehr von uns erfahren, noch uns selber Böses tun. Tretet her zu uns, wir stimmen nun vereint ein Chorlied an. Sie vereinigen und gruppieren sich, erster Halbchor, gegen das Publikum. Nicht gesonnen sind wir Männer, irgend Schlechtes nachzusagen, einem aus der Bürgerschaft. Liebes nur, Gutes nur, sagen wir und tun wir euch, denn des Schlimmen wahrlich ist schon genug, was uns drückt. Darum sagt's nur frei heraus, Mann und Frau, wer es ist, braucht ihr Geld, ein hübsches Sümmchen, so zwei Minen oder drei auch, Geld die Fülle, denn den Säckel führen wir. Und wenn's einst zum Frieden kommt, was ihr heut von uns geborgt habt, heimzuzahlen eure Schulden braucht ihr nie. Zweiter Halbchor. Wir erwarten aus Karystos Gäste, die wir gern bewirten, Männer tüchtig, schön und brav. Erbsenbrei hab ich noch, auch ein Ferkel war noch da, das ich abgetan. Ihr kriegt schönes Fleisch, zart und weich, also kommt nur ungeniert heut zu mir, aber früh, nach dem Bade gleich, und wascht auch eure Kinder hübsch und tretet ohne Anstand ein und fraget ja nicht lang, sondern ganz als wie zu Haus, geht hinein geraden Weges, ohne weiters, Tür und Tor für euch ist zu. Chorführer. Ei, seht nur, da kommen von Sparta schon die Gesandten mit zotigen Bärten und zwischen den Beinen mit Flöcken, o Graus, als wollten sie Schweine dran binden.